Erleichtert atmet Saladin im Morgenland auf. Vom Salif an begleitet Unglück das schon zusammengeschrumpfte Heer. Friedrich der Schöne stirbt an der Pest, vor Akkon auch der Landgraf von Thüringen. Die Hauptlast des Kampfes geht auf die Franzosen unter ihrem König Philipp August und auf die Engländer unter König Richard Löwenherz über. Akkon fällt, aber innerer Hader, hervorgerufen durch die Unduldsamkeit des englischen Königs, unter der auch Leopold V. von Österreich zu leiden hat, lässt die Unternehmung, die Hunderttausenden von prächtigen Rittern das Leben geraubt, scheitern. Am meisten hat sie durch den Verlust des Kaisers das deutsche Volk gekostet. In der Abwesenheit des Vaters hütet der junge Cäsar Heinrich mit starker Hand das Reich. Vertragsbrüchig ist bereits im Herbst 1189 der Löwe zurückgekehrt, unterstützt vom Bremer Erzbischof, vom Bischof von Ratzeburg und vom Grafen von Schwerin. Auf dem stürmischen Wege in sein Land hat er die stolze Stadt Bardowick, die einst dem in die Verbannung ziehenden üblen Abschied geboten, bis auf den Dom zerstört. Lübeck und Lauenburg, auch Hamburg, fallen in seine Hand. Aber der König zaudert nicht. Bald steht er, nachdem ein Reichstag in Merseburg den Heereszug beschlossen, in Niedersachsen, wo er Hannover verbrennt und Braunschweig belagert. Nur der Tod des sizilianischen Königs rettet den Welfen vor der Vernichtung. Heinrich begnügt sich im Vertrag von Fulda mit der Vergeißelung zweier Söhne des Welfen, deren Ältesten er mit sich nach Unteritalien nimmt. Auch die Unglücksnachricht aus dem Morgenland ist zu ihm gelangt, und so gilt es denn, die Kaiserkrone zu holen. An dem zweifelhaften Mailand vorbei zieht er rasch nach Rom. Um sich schnell die wichtige Krönung zu verschaffen, liefert er das in seiner Hand befindliche Tusculum, das von den Römern gehasst wird, an diese aus, worauf sie den Papst zur Krönung Heinrichs und seiner Gemahlin 1191 zwingen. In Unteritalien hat sich inzwischen Tancred von Lecce, durch Richard Löwenherz und die Kurie aufgestachelt, der Krone bemächtigt. Der Kaiser kann in der hereingebrochenen Sommerhitze Neapel nicht nehmen. Der Sohn des Löwen flüchtet zum Feind. Eine furchtbare Seuche bricht im Heere aus, und auf das Gerücht vom Tod des Kaisers liefern die Bürger von Salerno die zur Kur in der Stadt weilende Kaiserin an Tancred aus. Heinrich, wieder geheilt, kehrt rasch entschlossen nach Deutschland zurück, wo er den Sohn des Welfen in die Reichsacht erklären lässt. Da flammt eine neue Erhebung des Löwen und anderer norddeutscher Großer auf, denen sich der Markgraf von Meißen, der Landgraf von Thüringen und der König von Böhmen anschließen. Heinrichs Freund, der Bischof von Köln, ist vor Neapel gestorben, der Tod entreißt ihm auch noch den alten treuen Wichmann von Magdeburg. Wie mag die hohe Stirn des Ernsten über seine Jahre reifen Herrschers vom Nachsinnen gefurcht gewesen sein, wie mag der Erfindungsreiche nach einem Ausweg, nach einem Helfer gesonnen, und wie mag er dann aufgejubelt haben und wie rasch gehandelt, als er erfuhr, kein geringerer als der König von England werde dieser Helfer sein. Denn Richard Löwenherz ist in seiner Hand. Auf der Heimkehr vom Kreuzzug schiffbrüchig ist er in Aquileia gelandet, um unerkannt durchs Reich zu eilen. Indes in der Nähe von Wien fällt der Normanne dem Herzog Leopold V. von Österreich, den er vor Akkon schwer beleidigt, in die Hand und wird von diesem auf die Donaufeste Dürnstein gebracht. Von hier aber fordert sich ihn der Kaiser nach dem sicheren, hochragenden Trifels in der Pfalz, wo er den Gefangenen nach einem Gerichtsverfahren zwingt, die ganze politische Zeche seiner Mitverschworenen zu bezahlen. Er bedeutet dem Engländer, dass er ihn an seinen Todfeind, den König von Frankreich, ausliefern werde und nötigt so den Entsetzten zu den äußersten Zugeständnissen. Denn auch der Franzose bietet ein hohes Geld für den Verhassten, er bietet Hilfe gegen die deutschen Verschwörer. Der Kaiser entscheidet sich endlich, den Engländer freizulassen. Richard muss im Ganzen 100.000 Mark Silber für seine Rettung bezahlen, er muss dem deutschen Kaiser für England den Lehenseid schwören, Hilfe gegen Tancred versprechen, die Fürsten zur Ruhe bringen. Das Meisterstück ist vollbracht, höflichst in der Form, härtest im Inhalt. Inzwischen aber hat die Hohenstaufin Agnes dem geächteten jungen Welfen Heinrich die Hand gereicht, heimlich, gegen den Willen des Kaisers. Das ist die Versöhnung mit den Welfen, die über die Pfalz hoch erfreut sind, welche die junge Staufin ihrem Gatten zubringt. Der Kaiser gibt nach. In Tileda kommt es zwischen ihm und dem müd gewordenen Löwen zu einer Aussprache, die den Frieden bringt. Ein Jahr später, 1195, ist der alte Kempe, dessen Namen über zwei Menschenalter so mächtig durch Deutschland geklungen, tot. In seinem Braunschweig, in seiner trotzigen Burg Dankwarderode, hat er den letzten Atemzug getan. der endlich zum Frieden gekommene Mann, den das Schicksal auf den zweiten Platz gestellt, wo er sein Bestes nicht zu geben vermochte, hat seine letzte Zeit damit verbracht, sich von Spielleuten aus alten Heldendichtungen vorlesen zu lassen. In Italien ist 1194 Tancred gestorben. Als seine Witwe Sibylla für ihre unmündigen Söhne den Kampf fortsetzt, erobert Heinrich im Bund mit den Pisanern und Genuesen Ende 1194 das prächtige Palermo und mit der Herrschaft der Normannen ist es vorbei. Reiche Ernte fällt in die Hand des Siegers, darunter auch die Tochter des Kaisers Isaac Angelo von Byzanz, Irene, die in Palermo als Braut des Normannenkönigs erzogen wurde. Nun wird sie die Gemahlin des Hohenstaufen Philipp, der, aus dem Morgenland zurückkehrend, auf Wunsch des kaiserlichen Bruders weltlich wird und dessen Herzogtum übernimmt. Dem Kaiser aber wird in den letzten Tagen des Jahres von seiner Gemahlin endlich ein Sohn geboren, der nach den beiden Großeltern den Namen Friedrich Roger erhält. Frühest will der willensstarke Vater die Anerkennung für diesen Sohn erlangen. Er geht auf die Festlegung der Erblichkeit der deutschen Krone überhaupt los. Das Reich soll endgültig vom Zufall der Wahl und der Willkür der Kaiserkrönung befreit werden. Es gelingt dem kühnen Planer, für seinen Vorschlag 52 deutsche Fürsten zu gewinnen. Er bietet ihnen dafür Erblichkeit ihres Besitzes auch in der weiblichen Linie, den Kirchenherren aber Verzicht der Krone auf das Spolienrecht, das heißt die Einziehung ihrer beweglichen Habe nach dem Tode durch den König. Den letzten Widerstand der Fürsten wird Heinrich überwinden, wenn er seinem Söhnchen erst einmal die Kaiserkrone verschafft hat. Aber der Papst versagt sich, obwohl, Zugeständnis für den Moment, Falkenblick für die Zukunft, der Kaiser die Lehensherrlichkeit der Kurie über das Kaisertum bietet. Heinrich stellt den Plan zunächst zurück. Er lässt den erst zweijährigen Sohn vorläufig einmal zum deutschen König wählen. Das Weitere muss die Zukunft bringen, die der junge Kaiser ja erst vor sich hat. Ist er erst Herr der Welt, wird ihm der Papst nicht mehr Nein sagen können.